Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5. 404 an Goethe, Jena, den 15. Januar 1798. Nur einen freundlichen Gruß für heute. Morgen Abend werde ich mit der Post schreiben. Ich hab mich in einer Hauptszene so vertieft, dass ich vom Nachtwächter gemahnt werde, aufzuhören. Es geht noch immer ganz gut mit der Arbeit, und obgleich der Poet sein erstes Konzept nicht gewisser schätzen kann als der Kaufmann seine Güter auf der See, so denke ich doch, meine Zeit nicht verloren zu haben. Leben Sie recht wohl, S.C.H.